Genau wie alle anderen weißen Männer in den britischen Kolonien hatte Franklin die Abgrenzung zu den Armen psychologisch gar nicht nötig. Das Amerika, in dem er lebte, brauchte keinen Bevölkerungsüberschuss, um jederzeit auf billige Arbeitskraft zurückgreifen zu können, denn es gab Sklaven, die zu Hunderttausenden aus Afrika verschifft wurden und als Eigentum nach Belieben eingesetzt werden konnten. Franklin selbst ging zwar davon aus, dass die Sklaverei von alleine aussterben würde, weil sie nicht wirtschaftlich war, aber vor allem außerhalb des urbanen Kontextes, in dem er sich bewegte, auf den Plantagen des Südens, beruhte vieles auf Sklavenarbeit. Außerdem war die Bevölkerungsdichte in der neuen Welt gering und Land war ausreichend vorhanden. Natürlich gab es mächtigere, vermögendere Menschen, aber der Rest der weißen Bevölkerung hatte noch nicht das Gefühl, dass diese Vermögen unrechtmäßig verteilt oder für sie selbst unerreichbar wären. Deshalb stellte sich noch keine Konkurrenz um Arbeit oder Vermögen ein. In den Schriften Franklins sind zwar die Elemente des Geizes und der Emsigkeit enthalten, die ihm von manchen vorgeworfen werden, aber als faul bezeichnet er nicht diejenigen, die keine Arbeit finden, sondern jene, die Sklaven besitzen, anstatt selbst zu arbeiten.